Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Firaun: Wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen.